mein Herz lässt dich grüßen, nur mit dir allein kann es glücklich sein. All meine Träume, die süßen, leg ich in den Gruß mit hinein. Lass nicht die Tage verfließen, bald ist der Frühling dahin. Liebling, mein Herz lässt dich grüßen und dir sagen, wie gut ich dir bin.